Festhalten am Kopf der Obrigkeiten denken wird abgetreten. Der Mensch ist auf Abwägen, glotzt auf Smartphone. Ey, glotzt doch mal nach vorn zum Kotzen. Idiocracy ist die neue Staatsform. Halt mich für geisteskrank, das beweist, dass ich einen hab. Bei den meisten reicht der Verstand zum Scheißen und Weiber besamen. Es gibt's noch Pep, bis sie wächst die Nasenscheidewand. Doch was bringt ihnen der ganze Dreck, wenn er seinen Namen nicht mehr schreiben kann? Und die Kinder verblöden, Schule wird zur Nervenheilanstalt. Ihre Hirne veröden, wie sollen die's lernen, das einmal eins? Wo sind die Dichter und Denker? Ich seh nur Hipster und Hänger. Sieht so aus, als hätten taub, stumme, nur blinde Geschwänger. Sie merken's an, Knechte Amerikas anzählen. Hetzend Angst und Stress anzetteln, durchs Land rennen. Ich koch wie ein Dampfkessel, besorg mir ne Pump-Action, ne Kampfweste, Brandsätze. Dieses Land ist am Ende. Wir schließen jeden Tag den Pakt mit dem Blitzebub. Und der Weg geht's gut, aber wie lange? Zu viele reden, aber fuck, wo ist der Heldenmut? Bald schon die Welt in Blut, wir sind Verdammte. Wir schließen jeden Tag den Pakt mit dem Blitzebub. Und der Weg geht's gut, aber wie lange? Zu viele reden, aber fuck, wo ist der Heldenmut? Bald schon die Welt in Blut, wir sind Verdammte. Wir sind der Widerstand, kämpfen gegen den Virus an. Gesichtslose im Niemandsland, alle laufen in keine Richtung. Ich schieb sie beiseite, bis ich freie Sicht hab. Wir sind die Letzten unserer Art, tragen alles, was wir retten konnten, unter dem Arm. Die Herde marschiert, The Walking Dead. Hirnlose Beißer hinter mir her, ich muss sofort hier weg. Darf nicht zurückschauen, halte mich nicht auf. Meine Zeit ist knapp und ich geb dir keinen Discount. Talk auf der Straße, Talk in der VIP-Lounge. Die großen Worte wecken mein Misstrauen. Diese Wichser wollen mein Gehirn fressen. Mir ein Preisschild direkt auf meine Stirn heften. Ich bleibe nur ein wunderlicher Spielmann, Rock'n'Roll. Keine Geschäfte mit Gevattertod. Wir diskutieren, hängen ängstlich am Tresen. Bin infiziert, der Virus hackt sich in mein Leben. Checke Twitter und Facebook. Jede dritte Meldung ein Sinnbild der Selbstsucht. Warum? Glaub ich den Scheiß, der im Internet steht? Warum? Werden meine Nikes von Kindern genäht? Warum? Schießt die Polizei überhaupt auf irgendwen? Steckt dahinter System? Warum? Werden von Konzernen gefördert, Abkommen beschlossen. Vom Sternzerstörer Monsanto und Konten genossen. Will nichts davon hören. Halt die Augen geschlossen, hier wird die Aussicht genossen. Also bitte nicht stören. Wir schließen jeden Tag den Pack mit dem Blitzebub. Und der Weg geht's gut, aber wie lange? Zu viele reden, aber fuck, wo ist der Heldenmut? Bald schon die Welt in Blut, wir sind Verdammte. Wir schließen jeden Tag den Pack mit dem Blitzebub. Und der Weg geht's gut, aber wie lange? Zu viele reden, aber fuck, wo ist der Heldenmut? Bald schon die Welt in Blut, wir sind Verdammte. Wir haben die Wachen, Dicke, weil sie wie die Affen da sitzen. Nix hören, nix sagen, nix sehen, wir lösen die Klagen im Sehen. Überall kranke Gesichter, alles so krass und schlimmer. Wir hören das ja anders, wenn man schwächt euer Abendgebet.